Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Wilhelmsburg Solidarisch. Folge 4. Wilhelmsburg bleibt solidarisch. Gestern, heute, morgen. Den Input, den ihr gleich hören werdet, wurde am 22. April 2019 aufgenommen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid, trotz langem Wochenende, das ihr wahrscheinlich alle irgendwo genossen habt. Und genau, ich sag ganz am Anfang, es ist ein bisschen dunkel heute hier, weil leider die eine Lampe ausgefallen ist. Und ja, ich hoffe, das ist trotzdem okay, auch wenn es draußen dunkler wird inzwischen. Genau, ich begrüße euch zu der Infoveranstaltung Wilhelmsburg bleibt solidarisch, gestern, heute Morgen. Und wir wollen euch heute ein bisschen was erzählen dazu, was wir so machen, was wir gemacht haben und was wir vorhaben und wo wir Kritik sehen. Und genau, ich freue mich, dass wir ja doch noch so ein paar Leutchen geworden sind. Ja. Und jetzt geben Tina und ich euch eine kleine Einleitung zu der Veranstaltung. Ja, von mir auch herzlich willkommen. Wir haben so ein bisschen am Gruppenwochenende mal uns überlegt, dass wir so eine Veranstaltung machen wollen, weil manchmal Leute wissen, dass es Wilhelmsburg solidarisch gibt oder auch Leute von uns kennen, aber gar nicht so genau wissen, wie funktioniert das eigentlich, wie macht ihr das denn, wie muss ich mir das vorstellen und dass manchmal so eine Hemmschwelle ist, dass Leute dann den Weg hierher nicht machen oder finden. Und darum haben wir gedacht, wollen wir heute nochmal so ein bisschen erzählen, was sind so unsere grundlegenden Ideen und wie sieht es genau aus, damit man das Projekt so ein bisschen zugänglicher gestaltet. Und wir kriegen tatsächlich relativ viele positive Rückmeldungen, dass Leute sagen, hey, Wilhelmsburg Solidarisch ist ein super Projekt. Und tatsächlich sind wir aber gar nicht viel mehr Leute als die, die wir jetzt hier sitzen, auf deren Schultern das Ganze trägt. Und auch das war so eine Motivation, wo wir dachten, hey, vielleicht gibt es ja Leute, die eigentlich Lust haben und genau so einen Zugang nochmal brauchen, um vielleicht auch mitzumachen. Und wir diskutieren ja und machen jetzt seit ungefähr 5 Jahren Wilhelmsburg Solidarisch. Und denken sozusagen daran rum, immer im Prozess und reflektieren, wie läuft es. Und dabei ist uns einiges aufgefallen, was diskutiert wurde. Einiges sehen wir vielleicht aber auch selber nicht immer. Und darum, als dass das Projekt weiterhin ein ergebnisoffener Prozess ist, freuen wir uns auch, Kritik und Anmerkungen oder Fragen nochmal heute von außen auch aufzunehmen und zu hören. Genau, und wir haben gedacht, dass wir im Anschluss sowieso nochmal ein bisschen mit euch diskutieren wollen oder ins Gespräch kommen wollen und dann könntet ihr auch Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Genau, jenseits davon, ob ihr physisch bei Wilhelmsburg solidarisch anwesend seid, ist es immer auch toll, wenn die Idee, Alltagskämpfe zu führen und zu kollektivieren, in eure Praxis Eingang findet. Also für uns ist Wilhelmsburg solidarisch ein Projekt, das Strukturen schafft, in denen wir uns Umstände schaffen, möglichst langfristig aktiv sein zu können, ohne uns gegenseitig auszubrennen. Und Akzeptanz dafür zu finden, dass Prozesse manchmal halt auch länger brauchen und vielleicht sogar ein Leben lang. Genau, wir freuen uns, wenn ihr am Ende des Abends weitere Menschen seid, die Lust haben, Teil von Wilhelmsburg solidarisch zu sein, und wir sind dann einfach ansprechbar für euch. Ich gebe euch jetzt nochmal einen kurzen Überblick, was wir heute Abend so besprechen wollen, und sage schon mal ganz kurz, dass wir so grob gedacht haben, nicht länger als eine Stunde machen wir einen Input, damit es auch nicht so zu langwierig wird nach so einem langen Wochenende, und danach kommen wir dann zusammen ins Gespräch. Genau, als nächstes wird Lasse euch erzählen, wie der Anlaufpunkt als Herzstück von Wilhelmsburg solidarisch so funktioniert. Dann erzählen Tina und ich nochmal was zur Geschichte und Aktionen von Wilhelmsburg solidarisch und was darin so gut geklappt hat und was nicht so. Dann wird Rocco noch was erzählen dazu, wo es hakt oder wo wir auch selber Kritik sehen an unserem Konzept oder unserem Projekt. Und dann wird Simon was dazu sagen, wo und wie Leute mitmachen können und selber Ideen einbringen können, und wird noch was zu Zielen und Perspektiven für 2019 und darüber hinaus sagen, und dann kommen wir ins Gespräch mit euch. Genau. Ja, dann zum Herzstück, dem Anlaufpunkt. Dazu vielleicht noch, es gibt 2 Anlaufpunkte eigentlich, einmal für Arbeitsunrecht noch und einen, wo wir hauptsächlich sind, den regelmäßigen zweiwöchigen, der sich eher eben mit Vermieterinnen, Chefs und so weiter außen oder halt Anliegen da desbezüglich halt auseinandersetzt. Genau, und ich erzähle hauptsächlich was zu dem Anlaufpunkt, also nicht zu dem Anlaufpunkt für Arbeitsunrecht, sondern zu dem anderen. genau, erstmal ist es eine selbstorganisierte Kollektivberatung, sprich immer die ganze Gruppe ist Wilhelmsburg solidarisch und man berät sich gegenseitig. Und es ist eben keine Dienstleistung, sondern halt es soll darum gehen, gemeinschaftlich solche Kämpfe zu führen und sich also einen Erfahrungs- und Wissensaustausch zu gewährleisten zu können. Dabei gehen wir dann eigentlich immer so vor, dass es mehr oder weniger vier Aufgaben gibt. Also es gibt eine Person, die so meistens halt eine Person, die schon länger dabei ist, irgendwie eine Begrüßung macht, was ist Wilhelmsburg solidarisch überhaupt? Also sowas, was wir jetzt auch machen, bloß in kurz. Und dann gibt es eine Moderation, ein Protokoll und eine Begrüßungsperson für Leute, die später kommen. Dazu gibt es aber auch, ich habe das hier nochmal mitgebracht, das könnt ihr euch später gerne auch nochmal angucken, so Informationszettel, so dass eben auch gegeben ist, dass eigentlich alle Leute, die neu kommen, sozusagen auch das übernehmen zu können. Moderation gerade oder so Hemmschwellen bedingen das oft, dass halt Leute, die schon länger dabei sind, das machen, aber im Prinzip könnten das auch alle machen, weil eben, wie gesagt, immer alle gemeinsam Wilhelmsburg solidarisch dann sind. Genau, wenn dann halt eben diese Rollen, diese Aufgaben verteilt sind, kommt eine Runde, wo sich alle Leute kurz vorstellen und die Anliegen, warum sie da sind, was auch nicht immer der Fall ist. Also oft sind dann auch Leute, die einfach zum Austausch herkommen oder halt Erfahrungen mitbringen und was weitergeben können wollen. Aber genau, also werden erstmal die Anliegen aufgenommen, die dann in der nächsten Runde besprochen werden, also halt im Einzelnen eben nochmal genauer darauf eingegangen wird von den einzelnen Leuten, die mit dem Anliegen reinkommen. Genau, dabei wird immer so ein bisschen versucht, dass halt, wir haben diese 2 Stunden Zeit, dann ist immer von 16 bis 18 Uhr. Und genau, da muss halt natürlich geguckt werden, dass alle so ein bisschen drankommen können halt auch. Und deswegen, weil halt einige Konflikte auch länger sind oder tiefer gehen, werden dann manchmal noch Konfliktgruppen gegründet, die dann meistens aus 2, 3 Leuten bestehen und nochmal einem Extratermin stattfinden, um halt diesem intensiveren Konflikt oder Anliegen halt gerecht werden zu können, weil man das dann oft nicht schafft in der Runde. Also manchmal kann es dann auch sein, dass halt man das in so einem Anlaufpunkt besprechen kann, aber wenn dann da 15 Leute sitzen mit Anliegen, wird es halt einfach schwierig, da irgendwie näher drauf einzugehen, dann in diesem Treffen. Genau, und zum Schluss soll es eigentlich immer noch eine Reflexionsrunde geben mit Feedback eben, wo einfach besprochen wird, wie ist das Treffen abgelaufen. Das nehmen wir dann noch mit in ein Reflexionstreffen, was noch zusätzlich stattfindet einmal im Monat, um dann halt eben auch offen und kritikfähig sozusagen die Struktur weiterzuentwickeln und da nicht irgendwie sich festzufahren. Genau. Soweit, glaube ich, erstmal von mir. Ja? Nein. Die noch? Doch. Ach nee, jetzt sind ja wir. Zu früh. Ich rede jetzt einfach mal weiter. Ja. Stimmt. Wir haben uns hier selber Chaos organisiert, indem wir dachten, wir machen das Ganze mit dem Aufnehmen und schwupps, müssen wir nachher gleich Umbaupause machen und alle sind schon ganz aufgeregt. jetzt kommt aber erst einmal der Teil, den Janik und ich nochmal zusammen haben, zu Geschichte und Aktion, weil mir persönlich geht es schon auch immer so, dass ich spannend finde, nochmal zu hören, woher kommt denn eigentlich so ein Projekt, was sind so die Ideen gewesen oder die Vorerfahrungen und das waren so mehrere verschiedene Punkte. Erstens saßen einige von uns, die wir das angefangen haben, regelmäßig an unseren Küchentischen und haben uns irgendwie darüber ausgetauscht, wie wir mit Schimmel in der Wohnung umgehen können oder wie wir eine Mietminderung organisieren oder wie wir uns auf unseren Arbeitsplätzen am schlauesten so verhalten können, dass es möglichst wenig ausbeuterische Arbeitsbedingungen sind. Und ganz viel aber eben auch zum Thema Jobcenter. und zum Thema Aufenthaltsfragen, Arbeitserlaubnisse, all sowas. Und das hat ganz oft eben an so Küchentischen stattgefunden. Teilweise waren diejenigen, die dann zu Willemsburg solidarisch gegangen sind, waren diejenigen, die sich selber mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, aber auch oft diejenigen, die sowieso am Küchentisch dann dazu gefragt wurden. Und aus der Erfahrung kam dann die Idee, lass uns das Ganze doch mal von den Küchentischen wegholen, wenn es offensichtlich einerseits oft so einen Fragebedarf gibt und andererseits von uns den Wunsch gibt, sich da drin kollektiver zu organisieren und nicht immer nur eine schlaue Idee sich zu überlegen, die macht eine Person individuell und hat damit dann irgendwie Erfolge, sondern dass man das Ganze eben so ein bisschen als politischen Kampf auch organisieren kann. Und das Zweite, was dazu geführt hat, war, dass aus unterschiedlichen, also mit 3-4 unterschiedlichen Leuten, die wir das angefangen haben, gab es eben Erfahrungen von so Organisierungsansätzen. Das war einerseits die Gastrolohn-Initiative, wo Leute Interviews in Gastrobetrieben mit den Angestellten dort gemacht haben zu der Frage der Arbeitsbedingungen, sowas wie, wie ist das mit Krankmelden, bist du richtig angestellt oder ist das irgendwie 450-Euro-Job und der andere Teil geht auf die Hand und was bedeutet das? Und das war einerseits eine Initiative, in der Leute aktiv waren. Das zweite war Mieterinnenkämpfe im Bahnhofsviertel bei dem Wohnungsunternehmen GAGFA, wo ziemlich deutlich wurde, dass es Blödsinn ist, sich nur die Mietkonflikte anzugucken, weil die immer auch mit Fragen von Aufenthalt und Jobcenter meistens zusammenhingen. Und das dritte war, dass das damals eben so diese große Zeit von Lampedusa in Hamburg war, wo auch ganz viele Fragen eben zum Thema Aufenthalt und Arbeitserlaubnis aufgetaucht sind. Und so diese verschiedenen Erfahrungen haben dann dazu geführt, dass es den Wunsch gab zu sagen, so wir kollektivieren das und wollten das irgendwie nicht auf diese Erfahrung klassischer Sozialberatung haben, wo dann irgendwie eine Person Expertin ist und die andere Person Fragende, sondern haben gesagt, wir machen das in der Runde, weil wir alle super unterschiedliche Erfahrungen mitbringen können und super unterschiedliche Fragen haben und eben deswegen diese Runde des Anlaufpunkts entstanden ist, wo wir dann hier eben wirklich zusammen am Tisch sitzen und ich keine Ahnung vom Jobcenter, aber vom Wohngeld habe und umgekehrt andere Leute irgendwie zu Rentenerfahrungen was wissen und so, und das zeigt sich immer wieder, wie, ja, genau. Genau, und wir haben uns dann aber auch nochmal angeguckt, wie so das funktionieren kann, daraus eben so eine Gegenmacht aufzubauen, und haben uns historische Vorbilder zur Organisierung von Arbeiterinnen oder in der Nachbarschaft oder überhaupt zur Organisierung mit von uns allen als Prekären oder Ausgegrenzten, genau. Und für uns bedeutet eben Willemsburg solidarisch denken auch, dass wir immer in unserem eigenen Leben versuchen, andere Handlungsoptionen uns zu erkämpfen. Also wenn irgendwas blöd läuft, dass ich sozusagen auch in meinem Kopf habe, hey, ich kann doch jetzt nicht das nächste Mal zu Willemsburg solidarisch gehen und irgendwie erzählen, dass ich mich da gerade von meinem Chef habe kleinkriegen lassen. Und das ist tatsächlich auch sowas, was im eigenen Leben immer viel eine Rolle spielt. Und für mich heißt das irgendwie, dass ich einerseits mich auf der Arbeit versuche, zu so Krankzeiten oder auszutauschen oder wie das mit dem möglichst langsam Arbeiten so funktionieren kann, dass nicht nur ich das mache, sondern dass wir das auf der Arbeit dann alle machen, sich zu Mietminderungen auszutauschen oder aber auch kollektiv zusammen zu Ärztinnen zu gehen, und letztlich mir irgendwie versuchen, ein Leben so zu erkämpfen, dass ich möglichst wenig Arbeit und viel Zeit zum Beispiel für Willemsburg solidarisch habe. Und für mich ist das eine Gruppe geworden, wo ich merke, auch in Zeiten, wo ich irgendwie krank bin und mich manchmal nicht gut um mich selber kümmern kann, ist das so ein Zusammenhang, den ich als erstes frage nach Unterstützung, weil das irgendwie auch so ein vertrauensvoller Ort geworden ist. Ja, genau. Und für mich war das total wichtig, bei Willemsburg solidarisch zu sein, als ich angefangen habe mit Hartz IV und Teilzeitstudium und mir das erkämpft habe. Und das hätte ich mich ohne Willemsburg solidarisch, glaube ich, nicht getraut, weil ich zu viel Angst gehabt hätte vor dem großen, machtvollen Jobcenter und vor den Terminen und den Briefen. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich mit Jobs gequält, obwohl es mir gar nicht so gesundheitlich so gut ging damals. Und genau, ob es jetzt die Begleitung zu Terminen war oder Hilfe beim Erstantrag ausfüllen, ich habe mich hier immer supported gefühlt und hatte dadurch weniger Angst. Und ich wollte auch noch mal ganz kurz meinen Einstieg erzählen, als ich zu Wilhelmsburg solidarisch kam, da war ich nämlich gerade im Bachelorstudium Soziale Arbeit und dachte mir, ach, das ist doch bestimmt total toll, Sozialberatung im Viertel anzubieten. Und bin dann zum Infoladenplenum gegangen und die haben dann gesagt, ey, da sind so Leute, die machen gerade so ein Konzept, geh doch mal zu denen. Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich halt super naiv war, so als Sozialarbeiterin gleich so dachte, es geht darum, irgendwie zu helfen. Und ja, und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich total vergessen habe, dass ich ja auch eigene Alltagskonflikte habe. Ob es jetzt das ist, was ich gerade erzählt habe mit dem Jobcenter oder dass ich auch damals Schimmel in der Wohnung hatte und Pilz im Bad. Und habe dann gemerkt, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, wirklich auch diese kollektive Herangehensweise und nicht dieses 1:1 im stillen Kämmerlein zu haben, wo man dann irgendwie alleine rausgeht und gar nicht andere Leute mitbekommen können, was man für Struggles hat und wie man damit umgeht und was man für Lösungen auch findet. Genau. Und dann nochmal so ein bisschen zum Hintergrund, wie ist eigentlich die Mobilisierung am Anfang gelaufen. Also wir hatten im Winter 2014, 2015 einen Nachbarn hier aus dem Viertel, aus dem Otterhaken, der sollte vom Reiherstieg Bauverein geräumt werden. Also es war eine Zwangsräumung, die da anstand. Und das war die erste große WISO-Aktion. Und die Mobilisierung hat damals halt viele Menschen auf den Plan gerufen, die danach auch zu den Anlaufpunkten gekommen sind. Und die Mobilisierung und die gemeinsamen Gespräche mit Heiko sind sehr gut gelaufen. Und auch wenn die Räumung leider nicht verhindert werden konnte, war der Grundstein für eine bleibende gemeinsame Beziehung und Zusammenarbeit geschaffen. Und eine weitere Aktion, an die ich mich sehr gerne erinnere, war, als eine auch Nachbarin sehr extreme Zahlungsaufforderung von der Krankenkasse, von der AOK zugesendet bekommen hat, die irgendwie total unerklärlich waren und sie total Angst hatte davor. Und dann sind wir mit 12 Leuten in die Krankenkasse gegangen und haben dann auch dadurch verhindert, dass sie weitere Zahlungsaufforderungen bekommen hat und sie musste das letztendlich auch nicht bezahlen. Und auch aktuell sind wir wieder mit dem Thema Zwangsräumung konfrontiert, diesmal durch die VHW. Also es ist uns nicht in allen Fällen geglückt, eine langfristige Zusammenarbeit zu gestalten. Manche Leute haben sich halt nach einiger Zeit von Wilhelmsburg solidarisch auch wieder zurückgezogen. Und wir wissen leider nicht, ob sie Anregungen und praktische Erfahrungen in ihren Alltag integrieren oder vielleicht auch anderen davon erzählen. Genau, Menschen, was aber total schön ist, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen langfristig immer wieder regelmäßig bei Wilhelmsburg solidarisch auftauchen und oft auch ganz ohne Anliegen. Das wurde ja auch schon erzählt. Und im Kleinen lässt sich sagen, dass für viele von uns Wilhelmsburg solidarisch und insbesondere der Anlaufpunkt eine Art Backup ist, wo ich hingehen kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und das heißt auch ein Ort, wo ich sein kann, wenn ich Lust habe, andere in ihren Kämpfen zu unterstützen. Und wir haben über die Zeit sehen müssen, wie schwer es ist, in diesem System zu kämpfen und wie sehr wir es gewohnt sind, individuelle Lösungen zu wählen oder den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und Wilhelmsburg solidarisch ist sozusagen der Versuch, sich immer wieder aus diesem Trance-Zustand aufzuwecken. Genau. Ja, ich habe den Part, wo hakt es, was gibt es eigentlich so für Kritik an Wilhelmsburg solidarisch? Und ich würde erstmal anfangen so mit der Konfliktfähigkeit der Menschen. Das ist sozusagen der erste Punkt, noch bevor überhaupt Wilhelmsburg solidarisch ins Spiel kommt. Also die erste Hürde, dass sich sozusagen sich trauen, den Konflikt zu führen, nicht normal ist. Die Leute müssen das oft lernen. Das passiert nicht erstmal einfach so. Dass sozusagen die Leute, das wurde eben gerade schon erwähnt, man geht am Anfang erstmal den Weg des geringsten Widerstands. Da ist dann erstmal, kommt eine Mieterhöhung, aber naja, was soll man machen? Und dann beißt man die Zähne zusammen und zahlt halt erstmal das bisschen mehr. Das liegt halt aber auch daran, dass sich die Leute oft machtlos fühlen und halt erstmal auch tatsächlich vereinzelt sind und da halt auch erstmal keinen Ausweg irgendwie sehen. Dass sie dann halt auch noch Angst irgendwie vor Repression haben, das spielt eine ganz klare Rolle und ist halt auch berechtigte Angst. Dass sich halt irgendwie die Behörde querstellt, die Vermieterin halt irgendwie einen rausschmeißen will. Das sind alles so existenzielle Ängste. Und das ist sozusagen der erste Ansatzpunkt. Da kann ich noch irgendwie von mir ein Beispiel nennen. Das war jetzt nicht im Rahmen von Wilhelmsburg solidarisch, aber es war schon, da hat irgendwie mein Mitbewohner, sind halt neu in eine Wohnung eingezogen und der hat gesagt so, ja, lass uns die Kaution in 3 Teilen zahlen. Und ich habe gar nicht verstanden, wieso. Und hatte auch erstmal direkt Angst. Also auch, obwohl man das so rechtlich machen darf, hatte ich da erstmal so, okay, naja, wenn der uns jetzt doch irgendwie rausschmeißen will, also die Vermieterin uns dann rausschmeißen will und so, hatte ich erstmal total Angst, aber es hat total viel gebracht, das dann trotzdem zu machen. Also, ja, kurz gefasst, die Leute müssen so, bevor sie überhaupt zu Wilhelmsburg solidarisch kommen, müssen sie halt überhaupt kämpfen wollen. Und das ist sozusagen wirklich die, sehe ich, die eine der größten Hürden. Dann muss man aufpassen, was wir ja auch schon öfters jetzt so ein bisschen erwähnt hatten, dass wir sozusagen nicht in dieses Dienstleistungsverhältnis reinrutschen wollen. Also dass sozusagen, also es soll keine Individualberatung sein und dass wir halt irgendwie gemeinsam halt nach Lösungen suchen. Deswegen ist der Anlaufpunkt auch extra so gestaltet in einem runden Tisch, wo alle gemeinsam reden. Und zwar auch aus dem Gedanken heraus, dass Solidarität nur so als Kollektiv funktioniert und dass wir halt schon langfristig halt zusammenarbeiten wollen. Das heißt halt auch immer, dass wir halt den politischen Gedanken dabei nicht vergessen wollen. Das ist super schwierig in der Praxis, weil also, da kommen Leute hin und haben halt existenzielle Probleme. Man kann es halt nicht sagen, ja, okay, wir wollen jetzt aber hier den politischen Weg gehen und wir wollen das und das machen. Das sind irgendwie, das ist erstmal ein innerer Konflikt. Da muss man so tatsächlich gucken, wie funktioniert das irgendwie, das beides unter den Hut zu kriegen. Das ist, glaube ich, generell bei so solidarischen Netzwerken immer ein Problem. Dass sich nicht einfach so generell lösen lässt, dass man jetzt eine Formel hat und so ist das, sondern muss man immer wieder gucken. Und da ist halt auch gerade in solchen Situationen, wo man tatsächlich sagt, okay, wir müssen jetzt erstmal hier existenzielle Sachen erkämpfen, dass man ganz schnell so auf so ganz normales bürgerliches Recht zurückgreift, dass man sagt, okay, wir haben hier den Paragraphen so und so, das kannst du doch erstmal machen und so. Was es natürlich total schwierig macht, weil wir, also ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, aber zumindest kann ich sagen, ich mag den bürgerlichen Staat nicht so sehr. Und das ist immer natürlich eine Problematik, wenn man dann immer wieder darauf zurückgeworfen wird, dann sich doch da irgendwie sich das anzueignen und da das als Bezugspunkt zu nehmen. Also man hat sozusagen die Schwierigkeit, dass man halt irgendwie Strategien und Taktiken entwickeln will, die uns so quasi unsere kollektive Stärke halt irgendwie betonen und nicht halt irgendwie sozusagen nur das Individualrecht immer hervorheben. Das ist halt super schwierig. Generell ist es halt auch so, das wird auch schon am Anfang so ein bisschen erwähnt, viele Leute sagen, dass Wilhelmsburg solidarisch cool ist, aber es sind halt dann doch nicht so viele, die das halt sozusagen organisieren. Das mag total viele Gründe haben, halt aber auch, dass viele Leute halt schlechte Erfahrungen in der Selbstorganisierung gemacht haben, dass es halt erstmal gar nicht um sie irgendwie ging, also dass sie sozusagen irgendwo organisiert waren und da halt ganz viel gemacht, ganz viel geholfen und so weiter, aber wenn es dann darum ging, dass sie auch mal ein Problem hatten, dann tauchten sie erst überhaupt nicht auf. Deswegen soll Wilhelmsburg solidarisch das ja auch immer, also versuchen wir ja selbst unsere eigenen Probleme halt auch aufzugreifen, und gleichzeitig sozusagen das halt auch immer so zu gestalten, dass Leute auch mal länger abwesend sein können. Also, ich weiß nicht, falls ihr so Gruppen kennt, oft ist man, wenn man mal ein halbes Jahr weg ist, dann ist man halt komplett raus. Das soll hier nicht so sein, das versuchen wir zumindest. Und dann ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir halt, dass wir in verschiedenen Lebenslagen sind. Also es ist nicht nur so, dass man jetzt arbeitet, dann organisiere ich mich in dem Bereich, wo ich arbeite und dann, was passiert dann, wenn ich arbeitslos werde? Das ist halt auch ein Grundgedanke. Gut, das ist jetzt aber keine Kritik, aber nur so nochmal, um zu bestärken, warum das hier auch so passiert. Dann natürlich sprachlich haben wir immer so auch unsere Probleme. Also wir haben schon so, dass wir halt auf Englisch öfters mal übersetzen, aber man darf halt nicht vergessen, wir sind in Wilhelmsburg und das ist halt ein, werden ganz viele Sprachen gesprochen und da hängen wir einfach total hinterher. Also wir sind halt hauptsächlich, dass wir auf Deutsch sprechen und Englisch so. Das alles andere taucht erstmal bisher in meiner Erfahrung nicht auf, aber ich bin jetzt auch nur ein halbes Jahr da. Ich weiß nicht, wie das vorher war. Dann gibt es halt noch so kleine Punkte, sowas wie die Uhrzeit passt halt auch Leuten nicht. Aber genau, bevor ich jetzt irgendwie alles erzähle, was ich so kritisieren würde und so, ist es, glaube ich, viel klüger, wenn wir es nachher gemeinsam in der Diskussion machen, dass ihr also sozusagen aufgefordert, gemeinsam das auch zu kritisieren und zu schauen, wie kriegt man das auch irgendwie hin. Da gibt es ja noch so große Punkte, wenn ihr sagt, okay, das ist Sozialarbeit, dann lasst uns nochmal darüber sprechen, denn ihr sagt, okay, ihr wollt irgendwie so doch auch ein bisschen revolutionär sein, aber was meint ihr damit? Oder, genau, wie ich das eben schon sagte, okay, die Uhrzeit passt euch nicht, sagt einfach alles Mögliche. Jetzt bin ich ein bisschen runtergerattert, aber dafür haben wir dann vielleicht mehr Zeit mit der Diskussion. Ja, dann würde ich übernehmen mit dem Part, was kann ich eigentlich bei Wieso tun oder was tun wir eigentlich und was ist die Aktivität mit von Wieso? Und das gibt eine ganze Menge. Und das allererste, da würde ich einfach gerne ein ganz sehr, sehr praktisches Beispiel nennen. Und zwar morgen früh um 9.15 Uhr treffen wir uns beim Jobcenter Wilhelmsburg, um einer Frau zu helfen, die beim letzten Anlaufpunkt da war und die gerade ziemlich doll verarscht wird vom Jobcenter. Ihre Miete wurde ihr weggestrichen, widerrechtlich. Und sie muss gerade zusammen mit ihrem Sohn von 150 Euro insgesamt leben und droht aus der Wohnung zu fliegen. Und das Jobcenter stellt sich komplett auf stur. Und eine unserer kollektiven Antworten, nämlich, also jetzt mal als Beispiel, wir könnten jetzt natürlich sagen, was da passiert ist widerrechtlich. Wir kennen alle Paragraphen, warum diese Frau eigentlich ihr mehr zusteht, warum das widerrechtlich ist. Nur ihre Handhabe wäre jetzt, sie könnte jetzt vor das Sozialgericht gehen, einen Eilantrag stellen, weil es ein Eilantrag ist, wird er sogar in 2 Monaten bearbeitet, nur leider verliert sie vorher ihre Wohnung, weil der Vermieter irgendwann sagt, ja, das ist jetzt leider zu spät, dass du deine Miete nicht auftreiben konntest. Und die kollektive Antwort auf dieses Dilemma ist für uns, und das war auch in der Vergangenheit schon öfter der Fall, und was ja auch schon mal beschrieben worden ist mit der Krankenkasse, wir gehen zusammen halt hin und bauen sozialen Druck aus, indem wir mit vielen Leuten dorthin gehen ins Jobcenter und sagen, hey, hier ist ein Unrecht, das geht so nicht. Wir wollen, dass sie das gerade biegen. Und das funktioniert oft überraschend gut. Alleine diese soziale Drucksituation, dass die Leute einfach merken, oh, da sind plötzlich 10 Leute auf dem Gang, was passiert hier? Und dass wir auch Strategien benutzen wie, also in das Zimmer, also der tatsächlichen Sachbearbeiterin gehen dann meistens nur 2 Leute mit. Alleine aus Platzgründen ist das auch schon so ein Ding. Aber man merkt eben, dahinter stehen noch mehr Leute. Und die 2 Leute, die mitgehen, die machen dann vielleicht noch sowas wie guter Bulle, böser Bulle. Und da ist halt der eine dann immer ganz nett und verbindlich. Und der andere sagt, aber jetzt müssen sie doch mal. Und wir haben da dann so gewisse Eskalationsstrategien in dem, wie wir da mit reingehen. Und sodass wir da oft gute Ergebnisse mitgehabt haben, gemeinsam wo reinzugehen. Also das ist halt so ein klassisches Beispiel von der Arbeit von Wilhelmsburg solidarisch, dass wenn wir so verfahrene Situationen haben, die sich eben nicht mit einem einfachen Schreiben, einem Fax oder einer E-Mail lösen lassen oder einer Begleitung, was eigentlich der Standard ist, also wir machen sehr viele einfache Begleitungen, wo eine Person mitkommt auf einen Termin, dann ist eben das nächstgrößere, dass man gemeinsam dorthin geht in die Behörde und damit fahren wir ganz gut. Genau, das war jetzt so sehr praktisch, weil es auch morgen gerade akut ist und wie gesagt, ihr seid alle herzlich eingeladen, einfach damit hinzukommen. Es ist keine Vorerfahrung nötig, es ist einfach nur Menschlichkeit und Solidarität vonnöten und mehr braucht es auch da meistens nicht. Genau, das allererste, was natürlich den Leuten begegnet, wenn sie von Wilhelmsburg solidarisch lesen oder hören, ist der Anlaufpunkt, wie jetzt schon sehr oft gefallen ist, das heißt alle 2 Wochen, also jeden ersten und jeden dritten Mittwoch könnt ihr hierher kommen. Wir machen von 12 Uhr bis 15 Uhr einen Bürotag. Das bedeutet, man kann hier hinkommen und einfach mit seinen Angelegenheiten, seinem Papierkram kommen, das hier gemeinsam machen. Und wenn man mal eine Frage hat, fragt man sich gegenseitig, hey, hast du das auch schon mal ausgefüllt? Ah ja, wie kann ich das machen? Und von 16 bis 18 Uhr machen wir diese schon sehr viel jetzt beschriebene Gruppe, wo wir uns gegenseitig beraten. Und dann noch einmal einen Sonntag im Monat der Anlaufpunkt gegen Arbeitsunrecht. Dann gibt es noch das Reflexionstreffen. Und das ist eigentlich schon so, wo wir in dem Dilemma sind. Wir haben sehr viele Leute, die unsere Anlaufpunkte besuchen. Also oft sind wir so zwischen 15 und 20 Leuten. Jetzt die letzten paar Male war es wieder ein bisschen weniger. Das schwankt dann immer so übers Jahr. Aber wir sind eigentlich ganz gut besucht. Auch wenn wir es vergleichen mit anderen ähnlichen Gruppen, die das in Deutschland so machen, dann staunen die immer, wie viele Leute zu uns kommen. Aber wie viele Leute dann tatsächlich eben Verantwortung übernehmen und sich auch quasi reflexiv mit dem ganzen Prozess auseinandersetzen, eben auf unseren Reflexionstreffen, das ist halt deutlich weniger. Und das wäre uns eigentlich das wäre für uns halt schön, wenn mehr Leute eben auch gern einfach nur so aus Interesse oder aus einmal reinschnuppern zum Reflexionstreffen kommen würden, um einfach zu erfahren, wie ist das, wenn man quasi auf so einer Metaebene über Solidaritätskollektivierung redet. So, ein blödes Wort, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Genau, also das nächste Ding wäre quasi das Reflexionstreffen. Und wie man sich sonst einbringen kann, also die, die allereinfachste Variante ist quasi auf unser Mail-Verteiler zu gehen. Vielleicht so kurze Abfrage, wer von euch ist auf unserem Mail-Verteiler? Oh, gar nicht so viele. Cool. Dann haben ja die Mehrheit von euch die Chance, noch auf unseren Mail-Verteiler zu kommen. Da sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, so um die 200 Leute drauf. Pi mal Daumen. So. Und über diesen Mail-Verteiler gehen halt genau solche Sachen wie der Besuch morgen beim Jobcenter. Sowas wie, hey, ich brauche eine Begleitung. Mein Termin ist aber schon vor dem nächsten Anlaufpunkt. Das heißt, ich kann gar nicht jetzt hierher kommen und fragen, kann mich bitte jemand begleiten zum Jobcenter XY? Und dann, wenn man das liest, können Leute sagen, ja, ich helfe dir, ich komme da mit. Wir treffen uns dann und dann. Man kann man sich darüber verabreden. Genau, also man kann den eben selber nutzen und seine Sachen reinschreiben oder eben mitlesen und anderen Leuten helfen. Das ist also auf jeden Fall so der einfachste Zugang, würde ich mal sagen, zu uns. Genau. Dann, was es früher mal gab und was gerade so ein bisschen eingeschlafen ist, wir haben mal einen Kneipenabend gemacht, immer so jeden Mittwoch, wo wir quasi keine Anlaufpunkte hatten und kein Reflexionstreffen, dann haben wir einen Kneipenabend gemacht, hier auch in diesen Räumlichkeiten. Und das ist dann irgendwann so, weil auch viele von uns andere auch noch in anderen Strukturen stecken und so, irgendwann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Das wäre aber eine Sache, wenn Leute sagen, hey, ich hätte Bock hier im Viertel einfach wieder mal eine Kneipe zu machen, wo man ohne jetzt großen Konsumzwang zu haben zusammenkommen kann und zu schnacken. Super, also sowas könnte man einfach auch selber einfach initiieren oder sagen, hey, da habe ich Lust drauf, das zu machen. Und genau, eine andere Sache, was wir gemeinsam machen, ist ein Gruppenwochenende. Wir versuchen das jetzt 2-mal im Jahr zu machen. Wir waren jetzt gerade letztens, das ist noch gar nicht so lange her, wo wir als Willensburg solidarisch ein Gruppenwochenende gemacht haben. Da sind wir ins Wendland gefahren, ein Wochenende lang und haben uns so darüber unterhalten. A, haben wir uns mal auch sehr intensiv ausgetauscht, was eigentlich unsere Backgrounds sind. Also, ne, was haben unsere Eltern gemacht, wie ist unser ökonomischer Background und was bedeutet das eigentlich für unsere Arbeit hier. Aber wir haben dann immer rumgesponnen, was würden wir eigentlich gerne erreichen mit Willensburg solidarisch, wo würden wir gerne hin. Davon erzähle ich gleich noch ein bisschen. Und genau, und was jetzt ansteht, in der zweiten Hälfte des Jahres wollen wir ein gemeinsames Wochenende mit St. Pauli solidarisch machen, quasi unserer Großstadt-hippen Schwester drüben auf der anderen Seite der Elbe. Genau, da wollen wir zusammen wegfahren und dann einfach noch, dass die beiden Gruppen sich ein bisschen besser kennenlernen, noch mehr zusammen machen. Genau. Habe ich hier noch was vergessen auf meiner Liste? Und natürlich, was man natürlich auch tun kann, was bei mir immer so ein bisschen umkehr geht, weil ich nicht beim Anlaufpunkt gegen Arbeitsunrecht bin, aber wenn ihr merkt, bei euch läuft was auf der Arbeit scheiße, natürlich könnt ihr auch anfangen, da euch zu organisieren, nach kollektiven Ideen zu suchen und euch dann Backup, Rat und Unterstützung zu holen beim Anlaufpunkt gegen Arbeitsunrecht. Genau. Ja, und dann habe ich ja schon eben gerade so ein bisschen darüber geredet, dass wir so mal ausgemalt haben, was könnten wir denn noch tun? Und da gibt es so ein paar ganz konkrete Sachen, die jetzt noch für dieses Jahr anstehen, die wir machen werden, also die schon feststehen. Und so ein paar, die so quasi, da würden wir gerne hin. Mal gucken, ob die Zeit reicht, mal gucken, ob die Energie reicht und ob wir genug Leute sind. Das wird sich dann zeigen, wie erfolgreich das wird. Ich fange mal mit den konkreten Sachen an. Es ist gerade ein Sommerfest geplant, hier auf dem Stübenplatz mit Didif, einer türkischen, kommunistischen Plattform, kann man sagen? Sozialistisch nennen sich, okay, ja. Also mit einer türkischen sozialistischen Plattform, die hier im Viertel auch aktiv sind. Und es gab letztes Jahr schon ein Straßenfest mit denen und da mit anderen Aktiven hier wollen wir einfach ein Straßenfest machen und auf uns aufmerksam machen und denen ein bisschen unter die Arme greifen. Genau, also wer da noch Ideen hat, was man bei so einem Straßenfest machen kann, sagt gerne Bescheid, kommt gerne dazu. Es gibt ein Festival Elbdisharmonie, ich weiß nicht, vielleicht kennen das einige von euch, auch drüben eher in St. Pauli an den Hafentreppen gelegen und dort werden sie uns unterstützen, dass die Einnahmen da an uns gespendet werden und dafür werden wir da Redebeiträge halten und auch darauf aufmerksam machen, dass es mehr solidarische Vernetzung geben soll. Was wir auf jeden Fall auch vorhaben, wo aber der Termin noch nicht feststeht, ist, wir wollen einen Debattenabend machen. Das stimmt, das habe ich noch vergessen, was wir so machen. Wir haben nämlich schon 3 Debattenabende gemacht. Könnt ihr bei uns auf der Homepage nachschauen. Wir haben das alles auch als Podcast, also so wie wir es hier auch jetzt reinsprechen, haben wir das da auch aufbereitet. Das könnt ihr alles nachhören. Und die Grundlagentexte könnt ihr nachlesen und auch nachhören, die haben wir auch eingesprochen. Und der nächste Podcast soll zu Staatsgläubigkeit? Nein, Staatsvertrauen. Ah, Kritik an Staatsvertrauen. Ja, wird zu Kritik an Staatsvertrauen. Also quasi, dass wir, was wir eben oft merken, auch in den Anlaufpunkten, zuerst sind die Leute mal ganz erschüttert, aber es muss doch, also ich habe doch recht und das Gericht muss mir doch recht geben und so, und sind dann immer ganz erschüttert, warum das denn nicht geht. Und unsere Kritik eben dieses, ja, du kriegst im Zweifel eventuell Recht vom Gericht, aber nur wann? Und ist es ausreichend und ist es wirklich gerecht? So, also um mal so ein kleines Teil davon abzureißen, worum es in diesem Debattenabend gehen wird. Wer Lust hat, bei so einem Debattenabend mitzumachen, kann das gerne tun. Wir würden allerdings uns wünschen, dass Menschen, die bei unserem Debattenabend mitmachen, gerne auch Teil vom Anlaufpunkt sind, damit sie auch unsere Praxis kennen, weil wir immer versuchen, den Haken zur Praxis zu schlagen. Und genau, deswegen wäre es cool, wenn ihr bei den Anlaufpunkten dabei seid. Was habe ich noch vergessen? Dann gibt es so ein paar Sachen, die sind quasi eher darin begründet, dass Leute von uns auch noch andere, also nicht nur bei Willensburg solidarisch in dieser benannten Struktur was machen wollen, sondern auch ein bisschen außerhalb. Und als ein Beispiel, was es da zum Beispiel gibt, Rocco hat Lust, eine Zeitung zu machen, mit einer radikaleren Ausrichtung und ist da dran und sucht da auch noch Leute, die Bock haben, mit einer Zeitung zu machen. Lasse ist in einem Kollektiv für Augen. Willst du das kurz erzählen? Kollektiv Auto. Genau, wo jetzt auch noch erweitert werden soll, eventuell, dass noch mehr Autos dazukommen sollen, dementsprechend auch noch mehr Leute gesucht werden, um das zu organisieren. Genau, und da geht es dann, glaube ich, vor allen Dingen darum, dass man die Infrastruktur dann stemmt, ne? Und also so ein bisschen den Verleih halt managen, ne? Also halt Anfragen anzunehmen und Schlüssel verteilen, Spenden annehmen und so weiter. Ja. Und was wir auch vorhaben, womit wir, also eine Gruppe, mit der wir uns gerne vernetzen würden, ist Kankilin. Eine Gruppe von aus St. Pauli, aus dem Umfeld der Hafentreppe, wo immer wieder so viele rassistische Kontrollen gegenüber schwarzen Menschen passieren. Und diese Gruppe trifft sich schon regelmäßig, hat leider oft genau Plenum, wenn wir auch Plenum haben. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig mit der Vernetzung. Aber wir haben auf jeden Fall Lust, uns weiter und mehr mit denen zu vernetzen, weil wir die Arbeit von denen ganz großartig finden. Der Straße. Das ist so ein bisschen noch ein Punkt. Es gibt die Idee, dass wir Straßen mehr vernetzen wollen. Wir hatten jetzt gerade, also ich komme aus der Mokri-Straße und dort haben wir mit unserem Haus gerade ein Fest gefeiert und dann dachte ich, ach, wir können doch mal alle Nachbarn einladen und zu einem Straßengespräch bitten und mal gucken, was so den Leuten auf den Herzen liegt. Und es sind sogar 3 Leute gekommen bei über 250 Einladungen. Einer davon war aus Pinneberg, der davon irgendwie im Bewegungsmelder gelesen hat und das spannend fand und dann dahin kam. Es war auch ein sehr nettes Gespräch, aber es war natürlich schwieriger, damit eine Nachbarschaftsvernetzung zu machen mit ihm. Aber genau, mit den anderen beiden haben wir aber besprochen, dass wir jetzt in unserem Wohnprojekt beziehungsweise in dem Laden unseres Wohnprojektes alle 3 Wochen ein Nachbarschaftstreffen machen wollen, wo man mal so schnackt und dann hoffentlich im Sommer ein kleines Sommerfest macht, wo man mal die Nachbarn zusammen trommelt und mit denen drüber quatscht, was man so, also dass man einfach Hüpfburg und mit Essen und so weiter erstmal ins Gespräch kommt. Und das wäre quasi auch ein Ansatz, den wir sehr cool finden oder wo wir gesagt haben, ja, das finden wir cool, Straße zu organisieren, aber eben super schwierig, ne, mit verschiedenen Sprachen, also Sachen, auf die man Lust hat oder nicht Lust hat, wie man da zukommt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch spannend ist, sich zu überlegen in der Zukunft. Und eine andere Sache, die auch so ein bisschen gespinstisch noch rumläuft bei Willensburg Solidarisch, ist die Idee von kollektivem Arbeiten. Wir stoßen immer wieder auf das Problem, dass Menschen, die gerade eben keine, also nicht einen deutschen Pass haben, Anrecht auf Hartz IV und so weiter, die müssen halt oft arbeiten und finden halt keine adäquaten Jobs. Und auch für uns ist es halt so, dass man irgendwie überlegt, ja, wie kann man nachhaltig gute Arbeitsplätze schaffen, und dass es cool wäre, wenn man kollektive Betriebe gründen würde, die gut arbeiten. Wir haben hier ein paar im Viertel, zum Beispiel Roman Zapatista, die ja auch, also Kaffeerösterei, hier hinten in den Wehringhöfen. Aber was gäbe es noch für Möglichkeiten von Kollektivbetrieben? Das ist auch noch so eine Idee, die bei uns immer mal wieder so diskutiert wird, aber wo es noch jetzt noch keine konkreten Maßnahmen gibt oder nichts Konkretes, wo wir sagen, ja, übermorgen machen wir hier die Bäckerei auf oder so. Das ist noch nicht so weit. Genau. Ah, genau. Ja, danke, den habe ich vergessen. Eine Sache, die wir auch schon seit geraumer Zeit planen, und das wird jetzt hoffentlich bald, also ich denke mal, dass wir das in diesem Halbjahr noch schaffen, eine Gruppe ins Leben zu rufen von Leuten, die Erfahrungen mit chronischer Krankheit haben, sei es psychisch oder körperlich, die sich dann darüber austauscht, wie es dann ist, mit einer chronischen Krankheit zu leben, damit sein Leben, also seinen Alltag bewältigen zu müssen und sich darüber auszutauschen, was Strategien sind, in diesem Alltag quasi gut zurechtzukommen. Weil wir auch da glauben, dass es gerade auf so einer medizinischen Ebene oft zu so einer Individualisierung kommt. Man rennt halt immer als Einzelperson zum Arzt, der sagt einem eine Meinung und dann kann man die glauben oder nicht, rennt vielleicht noch zu drei anderen Ärzten. Aber wir fänden es zum Beispiel auch voll cool, wenn auch solche Sachen auch kollektiviert werden. Das heißt, auch der Besuch beim Arzt oder der Ärztin kann eben mit mehreren Leuten stattfinden. Spricht halt überhaupt nichts dagegen, auch mal zu einem Arzt oder zu einer Ärztin zu begleiten. Und genau, um sowas so ein bisschen voranzutreiben, wollen wir gerne so eine Gruppe machen, die wir erstmal so als, weil es in einem Rap-Song vorkommt, erstmal Arbeitstitel Survival of the Sickest genannt haben, weil doch überraschend viele Leute aus unserem Freundeskreis und wir selber eben betroffen sind von chronischen Krankheiten. Genau.